Erster für den Musikmeister. Ein Lied von David. Zweiter Jahwe, unser Herr, dein Name ist wunderbar auf der Erde. Du zeigst deine Größe im Himmel. Dritter, sogar kleine Kinder loben dich. Du zeigst deine Stärke gegen Feinde. So machst du deine Gegner still. Vierter, ich sehe deinen Himmel. Du hast ihn gemacht. Du hast den Mond und die Sterne geschaffen. Fünfter, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Sechster, du hast den Menschen fast wie Gott gemacht. Du hast ihm Ehre und Würde gegeben. Siebter, du hast den Menschen zum Herrscher über deine Schöpfung gemacht. Du hast ihm alles gegeben. Achter, er herrscht über Schafe und Rinder. Auch über die Tiere auf dem Feld. Neunter, er herrscht über die Vögel am Himmel. Und über die Fische im Meer. Zehnter, Jahwe, unser Herr, dein Name ist wunderbar auf der ganzen Erde.